Eine Delegation des Generalverbandes der Gewerkschaften Koreas unter Leitung von Kim Dong-sun, Stellvertreter des Vorsitzenden des Zentralvorstandes des Verbandes, verließ am 1. Oktober mit dem Zug Pyongyang, um am 17. Kongress des Weltgewerkschaftsbundes in Südafrika teilzunehmen und die Islamische Republik Iran zu besuchen.